Der 18-jährige Pitt, Sohn der Potsdamer Kriminalistin Schulz, ist verschwunden. Auch die resolute Mutter ihrer Kollegin wird vermisst. Es gibt Hinweise, dass sich die beiden in einer illegalen Spielhölle auf dem Land herumtreiben. Oliver Bukowski beleuchtet in seiner Krimi-Groteske den wilden Osten, wo alles schief geht. Nach Ökowirtschaft, Kneipe und Kuschelzoo ist das Glücksspiel die letzte Chance. Eigen, Fleisch und Blut. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Ah ja, der gute alte Harzer in Zwiebeln und Öl. Handkäse mit Musik. Handkäse mit Musik. Müsst ihr Westkirchen alles aufmotzen? Harzer ist Harzer. Hey, nennt ihr eure Ekelblutwurst nicht Himmel und Erde? Weniger teure Kollegin, wir sagen tote Oma. Donnerwetter, wie Worte doch den Appetit anregen können. Nicht wahr? Und das hier, dieser hochschwangere Fahrradschlauch? Hauptkommissarin Schulz mit TZ. Ich hatte nur friedliebende Absichten, als ich Sie auf ein Abendessen einlud. War das ein Fehler? Der Fahrradschlauch, wie Sie sagen, ist eine Fleischwurst. Für den Hessen sehr typisch. Sie wollten uns kennenlernen. Sajoscha, beste Kollegin in der Anlernphase. Ich danke Ihnen sehr für diese schöne Geste und bin auf der Stelle ein braver Soldat unserer Kollegialität. Zum Beweis werde ich mir jetzt umgehend ein Stück Schlauch in den Kopf stecken. Und? Nicht schlecht. Das Auge sollte nicht immer mitessen. Und sonst? Gefällt's Ihnen bei mir ein bisschen? Doch. Wo sind denn die Hundchen allerliebst? Bitte? Na ja, die ganzen Kissen auf nackigtem Fußboden. Liebe Schulz mit TZ, ich sitze darauf. Ich, null Hundchen. Ist bestimmt erwog, nicht? Dynamisches Sitzen und so. Nun sehen Sie es einer alten Ostkanaille nach. Ich bin noch in der Stuhlphase. Sitzt Ihre adlige Frau Mutter eigentlich auch auf diesen Kissen? Apropos, wo ist sie überhaupt? Drohten Sie nicht, dass wir im engsten Kreise der Lieben? Ja, verstehe ich auch nicht. Aber ich habe meine Mutter noch nie verstanden. Und Pitt, wo ist Ihr Kronsohn? Da greift sie wohl nicht mehr die umraunte Autorität der Hauptkommissarin? Ah ja, kleine Demonstration gefällig. Ich bitte darum. Pitt, muss ich das nochmal erklären mit dem kleinen fetten Zeigerchen und seiner großen Schwester? Wie süß, als wenn sie uns vor Augen hätten. Still mal. Ist was? Wo zum Teufel bist du? Hör mal, ich... Aha. Reden wir später. Ich will, dass du... Und das wusstest du nicht vorher. Pitt? Beeindruckend. Ein Schliff im Hause Schulz. Sozusagen. Wie? Sie stimmen mir doch nicht etwa zu. 9-mal sozusagen auf ein halbes Dutzend Sätze. Er lügt. Er lügt mich an. Warte, Freundchen. Warte. Jetzt raucht's. Lieber Gott, er ist taufrische 18. Er ist noch in der Pubertät. Halten Sie sich da raus! Sozusagen. Du lügst wie die letzte Huste. Ja, was lernt ihr dann in der Schule heutzutage überhaupt? Ist doch kein Stil nett. Nimm dein Griffel vom Handy, du gehst da nicht mehr ran. Wir sind im Funkloch oder unter Tare oder sowas. Und weiter? Ich höre. Du hast also gejobbt und in die Kasse gegriffen. Gut, aber für 850 schneiden sie dir doch nicht gleich die Schniebel ab. Selbst in der Spielbank nicht. Die sind ohne Beobachtung in ihrer Branche. Ganz korrekt, ein schräges Ding und die sind ja konzessionlos. Das ist es ja eben. Da ist nichts mit Konzession. Ganz Spielhöll ohne... Ach komm, erzähl mir nichts vom Pferd, Bub. Mir kutsche hier auf der letzte Kuhblick. Die Limousine, die Klunkern, die Kleitsche. Wenn da eine illegale Spielbank sein soll, fliegt die in 0, nix auf. Die nicht. Ey, was? Setzen die da mit Mistgabele und spielen um Legehenne oder was? Madame und Monsieur, die 19 gewinnt. Der Herr hat sein Mastsau versechsfacht. Und der Herr schiebt ein paar Ferkelchen als Trinkgeld drüber. Also genial. Ja, so ganz falsch liegst du nicht. Pitt, verarsch die Gräfin nicht. Ich schau dich heraus, aber verarsch die Gräfin nicht. Leica, du, ich meine, als du mal richtig so eine richtige Gräfin warst. Adel hat nichts mit Titeln zu tun, sondern mit Grandezza. Und Grandezza hab ich mehr als der Bisonhaare am Sack. Ja, schon klar, aber Geld hattest du auch mal. Unob. Geld ist wie Mist, streue sollten es, wie Bacon sagt. Und gestreut hat sie die liebe Leica, aber nicht zu knapp, nicht zu knapp. Morgens Kaffee am Arc de Triomphe, mittags bei Henrys in Venedig und abends Mailand Prêt-à-Porter. Naja, und dann kam mal Protestphase, die öffentliche Geldverbrennung. Ach, herrlich bescheuert. Sag mal, wann haben wir eigentlich wieder Festland unter die Rede? Mal Bandscheibe. Du, bescheuert ist immer noch angesagt, Leica. Gibt da immer noch Leute, die zu viel Geld und zu viel Langeweile haben. Bieg da ab. Da vorne ist es. Hä? Wo ist es? Ich sehe sowas wie Stall und drei asoziale Hühner. Ja, mehr sollst du auch nicht sehen. Erkläre ich dir später. Also, gib mir jetzt einfach das Geld und du wartest hier. Ich gehe da rein und... Hä? Das Bäuerchen da? Ist es das? Dein Erpresser? Leica, bitte! Das Geld und wir sind in 3 Minuten hier weg. Ach, und der kommt mit seiner Erpresserei einfach davon? Erpresst ein armer Bub und nichts passiert? Nee. Nicht mit der Gräfin, nicht mit der liebe Leica. Hallo, Büsche. Klar, Momentchen. Leica, nicht! Bitte nicht! Ach, scheiße. Hallo, Sie Mistchip da. Ja, Sie mit Ihrem albernen Ostfriesenherz. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Was bitte? Nun lassen Sie mal nettes, unschuldige Bäuerchen raushängen. Ich weiß Bescheid. Ich weiß alles, guter Mann. Ich kenne sowas wie Sie. Aber Sie kennen mich noch nicht. Aber Sie werden mich kennenlernen. Schulz? Mann, was könnt ihr Ostgeburten saufen? Schädelbruch, ich sterbe. Wieso sind sie schon wieder so... Hören Sie zu, mein Sohn ist heute Nacht nicht nach Hause. Ja doch, hab ich gehört. Der Sohnemann war nicht in seinem Bettchen. Liebe Kollegin, noch einmal. Er ist ein junger Mann. Er... Kein Zettel am Kühlschrank, geht nicht ans Handy... Oh weh. Na und, Schulz, na und? Vielleicht will er mal Ruhe von Ihnen. Kann ich übrigens gut nachfühlen. Also, Bälle flach und... Wieso? Wieso soll ich meine Mutter... Schon gut, ich gehe ja gucken. Oh. Mutter! Ach, sie ist nicht da. Was weiß ich? Ich bin nicht die Mutter meiner Mutter. Keine Diskussion. Ja. Ja. Ja, verstanden. In einer halben Stunde auf dem Revier. Schulz, war ein schöner Abend gestern, nicht wahr? Schulz? Und war doch ein schöner Abend gestern. Hoffe ich jedenfalls. TZ, komm runter. Wir können erst nach 24 Stunden eine Fahndung auslösen. Da machst du keine Ausnahme, nur weil du Bulle bist. Dein Prinzip, Schulz. Deins. Pitt wird irgendwo versackt sein. Morgen ist er wieder da. Ich muss von Ihnen weder getröstet noch geduzt werden, Kriminalobermeister Schneider. Und ich tarne es zwar gut, aber stellen Sie sich vor, ich war auch mal jung. Klar kann man mit frischen 18 eine Nacht in Suff und Sünde verschollen gehen. Aber wie sehen Sie denn das hier? Wusste ja nicht, dass es Ihnen so... Wenn ich Ihnen aushelfen kann. Ich habe da ein wenig gespart und es wäre mir ein Vergnügen. Eugen, Sie liebes Rind, das sind nicht meine Pfandleihscheine. Das sind die meines Sohnes. Er hat alles versetzt, was nicht nied- und nagelfest ist. Sogar den iPod und seine Green Day-CDs. Wissen Sie, was das heißt? Er steckt ein wenig in Schwierigkeiten? Ungefähr so tief wie Sie, wenn man Ihnen das Haargel nehmen würde. Oh Gott! Ja. Schon hier, Chefin, schon zur Stelle. Schon ist gut. Ich betrachte mich als böse angeblickt. Aber Sie scheinen recht zu haben. Mit unseren Lieben ist was faul, zumindest was meine Frau Mutter angeht. Sie hat meinen Wagen geklaut und jetzt kommt's. Meine Dienstwaffe. Sie hat was? Weiß ich, wie man damit umgeht? Ich glaube nicht. Das heißt... Sie hat alle Folgen Magnum gesehen. Magnum hatte keine Waffe. Was meine Mutter für einen Fehler hielt. Sie stand auch mehr auf Higgins. Sie wollte ihn heiraten. Kriminalobermeister Schneider. Fahndung. Alles klar. Bin schon unterwegs. Nichts geht mehr. Ach, Sweetie, du als Topdog, du bist ja unwiderstehlich. Aber als Schweinebauer, der ultimative Traum. Oh. Kittel über Jogginghose und Gummistiefeln. Oh, ich fühle mich irgendwie animalisch. Ich fühle mich irgendwie... Schatzi, du stinkst auch. Ist das nicht toll? Ist das nicht super? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Ihren letzten Einsatz zu machen. Wir schließen heute ausnahmsweise und aus betriebstechnischen Gründen bereits in wenigen Minuten. Der Transfer steht bereit. Vielen Dank. Was für betriebstechnische Gründe, spinnst du? Die Bude brummt. Wieso brichst du ab? Mein Gott, Erich, du siehst aus wie der Tod auf Latschen. Ist dir schlecht? Sind wir aufgeflogen? Nein, das heißt, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Jetzt? Ich kann doch nicht mitten im... Komm mit, sag ich. Moment, Moment, Schatzi. Schatzi, ich muss Ihnen sagen, ich habe mich als... als Melkerin noch nie so wohl gefühlt wie als Nicht-Melkerin. Das ist eine super Idee. Also die Sie da beide hatten, really, ich schätze Leute mit super... Also wir sollten ein Glasel... Ja, gern, das freut uns nur. Moment, wenn Sie mich ganz kurz entschuldigen wollten... Was, Sie lassen mich stehen? Mich einfach so stehen? Ja, das ist ja genial. Das ist ja einfach genial. Ich allein Erbin von Fuckrad und Söhne, hebe Zeuge weltweit. Ich werd abgekanzelt wie die letzte Meckerin. Ab in den Stall, marsch, marsch. Oh, I love it. I love it so. Herrgott, jetzt sag schon, was los ist. Himmel, was ist das? Na ja, Liebste, unsere Geiseln, fürchte ich. Guten Tag. Katrin, ich wollte das nicht. Der Junge, klar, Ordnung muss sein, aber diese alte Schachtel... Mein Gott, Erich, die bleibt uns weg, die ist schon ganz blau. Du kannst doch einer 80-Jährigen nicht den Mund mit isolieren. Vorsicht, junge Frau, könnte jetzt ein klein wenig wehtun. Entschuldigen Sie, mein Mann ist manchmal... Ersten Schätze bin ich mitnichten 80, sondern flauschige 67. Zweitens entschuldige ich überhaupt nichts. Und drittens wird Ihnen der ganze Spaß noch jammerleid tun. Ich lasse Sie auffliegen, dass es nur so rumpelt. Illegaler Glücksbetrieb, Steuerhinterziehung, Nötigung, Freiheitsberaubung, üble Nachrede und Beleidigung, Körperfall. Ich denke, man darf einer 80 eher nicht den Mund verkleben. Die ist erst 67, hat sie gesagt. Komm raus hier. Erich, scheiße das. Ich meine, die Spielbank, okay. Ich meine, trifft nicht die Falschen, aber Erich, Geiseln. Wir müssen uns stellen, sofort. Erich, mein Gott, was machen wir bloß? Wir können doch nicht... Ich lass mir das nicht zerhauen, nicht schon wieder. Erst die Ökowirtschaft, dann die Kneipe, dann die Pension, der kuschelt so, alles kaputt. Und jetzt läuft's ja nicht mal und... Nee, Katrin, irgendwann ist gut. In der Not ist die Maus nicht wählerisch bei den Löchern. Und wir sind in der Not und aus und basta. Na, klasse. Und wie weiter, Dagobert? Wollen wir sie jetzt unter das Schweinefutter mischen? Oder Füße in Beton und ab in die Oder? Und wieso überhaupt den Jungen? Ohne ihn liefe hier gar nichts. Er hat dir die Idee geliefert. Und mich beklaut. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Ja, klar. Vorher hat's ein kleines Minus in der Kasse, jetzt zwei Geiseln zu viel. Na, wenn man sich verbessern kann. Mir wird schon was einfallen. Irgendwas wird mir schon einfallen. Irgendwas. Oh, Erich, ich will meinen Osten wieder haben. I love it so. Bei allem Respekt, Ihr Sofabezug. Waren Sie da betrunken oder haben Sie einen kleinen Drall in Richtung Fernost? Das geht Sie in Dreck an. Überhaupt eine Hausdurchsuchung in meiner eigenen Bude. Ich fass es nicht. Liebe Schulz, Sie haben zugestimmt. Ach, was, es war Ihr Vorschlag. Sie wären zu befangen, um zu schnüffeln. Ja, doch. Aber ich brauchte Sie nur für Pitts Tagebuch. Mit dem Rest komme ich schon ganz gut klar. Und Sie wollen sein Tagebuch wirklich nicht lesen? Nicht mal in der Situation? Selbstverständlich nicht. Und unterstehen Sie sich mir daraus, irgendetwas zu erzählen. Das heißt, irgendetwas, was nichts mit der Sache zu tun hat. Ich will den Grund wissen. Warum er so viel Geld brauchte, mehr nicht. Hier, lesen. Respekt, Schulz, Respekt. So eine Mutter hätte ich nötig gehabt. Meine hat nicht nur mitgelesen, sondern gern auch launige Tipps an den Rand geschmiert. Liebes Kind, für ein Date bist du noch zu flach, räum lieber dein Zimmer auf. Und so. Haben Sie Sie rein, Schneider. Was gibt's? Die ersten Fahndungsergebnisse, Chefin. Die haben... Oh, was ein Sofa. Also, ich fahre ja auch alle 2 Jahre nach Tibet, aber so was... Schneider, die Fahndungsergebnisse. Entschuldigung, ich war ja noch nie bei Ihnen und deswegen... Brillant, der Junge, brillant. Was freuen Sie sich hier rum? Haben Sie einen blanken Knopf gefunden oder was? Wie er Sie beschreibt, der Soni, einfach köstlich. Ist das wahr, Sie tragen Energie-Cottbus-Shirts im Bett und lesen ihm noch immer Gute-Nacht-Geschichten vor? Sie amüsieren sich ja prächtig, nicht wahr? Schon gut, kein Grund zur Aufregung. Kein Grund. Vielleicht, liebe von Burg Schlichtenhof, vielleicht können Sie taube, kinderlose Nuss das nicht nachvollziehen. Gibt ja ganz andere Schicksalsschläge in Ihrem Leben. Da ging vielleicht ein Jahresendprämchen an Ihnen vorbei oder ein Fingernagel ist abgebrochen oder das günstige Gucci-Top wurde Ihnen vor dem Näschen weggekauft. Aber für mich, Frau Kommissarin, ist mein Sohn das größte, teuerste, wichtigste, was diese Welt in den Regalen hat. Und wenn das in Gefahr ist, wenn Pitt nur irgendetwas zustoßen sollte, Schlichtenhof, kenne ich keinen gottverdammten besseren Grund, mich aufzuregen, wenn Sie das bitte zur Kenntnis nehmen wollen. Melanie. Was, Melanie? Er nennt sie im Tagebuch auch Mel oder Meli oder Mälchen. Etwa 25, jedenfalls deutlich älter als Pitt, denke ich mal. Wie es aussieht, ist Mälchen aber der Grund, warum ihr Sohn so viel Geld brauchte. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich idiotisch benommen. Ich mich auch. Ich möchte mich ebenfalls in aller gebotenen Form... Schon gut, Eugen, Sie können nicht anders. Sie sind ein Mann. Die Fahndung... hat eine Spur. Ein Dorfscheriff hat auf dem Überwachungsvideo einer Tankstelle den Wagen erkannt. Dorfscheriff, Dorf, will ich genau wissen. Da ist noch was. Und? Also, wenn ich das Tagebuch richtig interpretiere, dann ist Ihr Sohn also... Ja, Herrgott, was denn? Ein Spieler. Blackjack, Roulette und so. Nicht mal mehr auf dem Amateurlevel, fürchte ich. Keine Sorge, TZ, ich kenne da einen Therapeuten. Spieler? Mein eigen Fleisch und Blut ein... Oh, warte, Freundchen. Das gibt einen Satz warme Ohren. Das hat sich jetzt gelohnt, mein Schatz. Anwalt, deinen Anwalt, du kleines, verhultes Frettchen. Ich werde dir zeigen, wer dein Anwalt ist, mein liebes Mädchen. Du sagst mir jetzt sofort, was du weißt, oder ich hau dir deine affektierte Visage so zurecht, dass du bloß noch als Verhütungsmittel deutest. Hätzchen, du wirst dich noch wundern, was es heißt, sich an Kindern zu vergreifen. Lassen Sie mich gefälligst los. Ne, Scheiß werde ich, TZ, Sie sind untragbar. Sie setzen sich jetzt hier hin und trinken Tee oder ich schließe Sie mit Handschellen an die Heizung. Eugen, Tee, hauen Sie eine Valium rein, irgendwas, schnell. Schulz, bitte. Ich denke auch, es ist besser, wenn Herr Joscha die Befragung allein durchführt. Besser. Diese kleine Nutte verarscht uns doch. Sie können sich sicherlich nicht vorstellen, Frau Wachtmeister, aber ich habe ein Intimleben. Und ich sehe nicht, was Sie das angeht. Außerdem dürfte es ja wohl noch nicht verboten sein, kleine Geschenke anzunehmen, oder? Ich hau ihr die Piercings aus der blasierten Fratze. Du haust hier nichts und niemanden. Ich gehe jetzt da rein und du wirst dich hier schön einer Entspannungsübung hingeben. Ich lass mich doch von dir... Aus! Herr Joscha, Sie führen das Verhör. Schulz, auf diesen Stuhl. Sofort, Ausführung. Anlehnen. Hände in den Schoß. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Donnerwetter, Eugen, Sie sind ja doch ein richtiger... Zum Verhör. Wegtreten. Yes, sir. Yes, sir. Na, ist schon eine Verrückte, unsere Herr Joscha, wie... Ja. Geht's Ihnen denn wieder? Also, Sie müssen schon entschuldigen, aber in dem Moment... Tee? Ich hätte da Hagebutte oder... Fenchel? Fenchel wäre jetzt, glaube ich, das Richtige. Kriminalobermeister Schneider, ich danke Ihnen und setze mich für Ihre Beförderung ein. Wenn ich mich mal wieder so aufführen sollte, reißen Sie einfach irgendwo eine Zaunlatte ab und hauen Sie sie mir zwischen die Augen, mehrfach. Solange, bis ich wieder nach Mensch klinge. Hagebutte. Sie lassen Ihr Handy auf diese unanständige Art klingeln? Streichen Sie das mit der Beförderung und gehen Sie wenigstens ran. Aber das ist nicht meins, das gehört... Der von Schlichtenhof, hätte ich mir denken können. Himmel, was eine Handtasche. Wenn ich hier durch bin, will ich ein Desinfektionsbad. Da, na also, zu spät, der Klassiker. Eugen. Hä? Kommen Sie mal her. Sehen Sie das? Schickes Modell, Hut ab, die Frau Kommissarin hat Geschmack. Das Display, Sie Hai Popeye. Der Name. Mutter steht da. Mutter. Jetzt sprechen. Ich wiederhole, 200.000 in gebrauchte 20er Note bis übermorgen Punkt 22 Uhr. Wie und wo wird Ihnen noch bekannt geben? Und keine Polizei. Verstanden? Keine Polizei. Mal nebenher, Sajoscha, künftig erwarte ich, dass Sie als mein Bürochef rund um die Uhr erreichbar sind. Und kommen Sie mir nicht wieder mit Funkloch und solche Schatz. Ich hoffe, ich war deutlich. So, zufrieden? Gibt's jetzt vielleicht immer was zu essen? Auch ein Geisel will gewartet werden. Wieso keine Polizei? Wenn Ihre Grafschaft, wie Sie sagen, solche Beträge aus der Portokasse zahlen können, wieso sagen Sie dann keine Polizei? Ja, sagt mir das nicht so bei einer ordentlichen Erpressung? Ja, Frau von Burg-Schlichtenhof, also sieht, glaube ich, gerne Krimis. Und zwar Magnum, wenn's recht ist. Den Higgins, also den könnte ich mir intravenös geben. Wenn Sie uns hier linken, dann... Oh. So, nun wird erst mal gegessen. Pitt, ich habe dir deine tote Oma mit Sauerkraut gemacht. Oh, geil! Tote Oma? Was ist denn das? Wollen Sie uns das End von der Geiselnehmerei schon vorher verraten? Wie den Späßchen, aber klar, ja, Arschlöcher. Wer die Kohle hat, für den wird alles zum Witz. Oberhalb 300.000 netto im Jahr wird der Mensch zum Scherzkeks. Nicht schlecht. Kann ich den haben? Ach, Pittchen, Junge, musste das sein? Beklaust uns. Uns. Bist du so ein kluger Kopf? Komm raus hier, Katrin. Oder ich muss kotzen. Kei Polizei. Verstanden? Keine Polizei. Mal nebenher, Sajoscha, künftig erwarte ich, dass Sie als mein Bürochef rund um die Uhr erreichbar sind. Und kommen Sie mir nicht wieder mit Funkloch und solche Schatz. Ich hoffe, ich war deutlich. Ruft uns die Bullen an und sagt keine Bullen. Keine Frage, sie gibt uns Tipps. Aber Funkloch, sollen wir jetzt flächendeckend suchen, überall da, wo der Empfang dünne wird? Na, Prost Mahlzeit. Sie will nur sagen, dass Sie sich nicht in der Stadt oder im randstädtischen Bereich aufhalten. Die Tanke. Wir müssen zu der Tanke, wo man sie gesehen hat. 1503 für 015 kommen. 015 hört, was gibt's? Schulz, was ist denn das jetzt für ein Blick? Habe ich einen Furunkel auf der Nase? Au, weia, ich Idiotin. Wir sind gerade dahin unterwegs, stimmt's? 015 hört, was gibt's? Schon gut, Eugen. Geben Sie ihn mir. Eugen, irgendwelche Neuigkeiten? Bisher nicht. Ist eine Jahrhundertaufgabe. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Spielhöllen die Stadt hat. Außerdem mauern die wie blöde. Überall Diskretion, Diskretion. Keiner will niemanden kennen oder gesehen haben. Ich fahre schon alle Geschütze auf. Von Hygiene bis zur Steuerfahndung. Aber die kriegen die Zähne nicht auseinander. Wo sind Sie gerade? Nähe Vegas. Oder Malibu. Oder weiß der Geier. Gehen Sie rein, setzen Sie für mich einen Hunderter auf die 23 und brechen Sie die Suche ab. Ich soll was? Bitte wiederholen. Ende und aus. Schulz! Ticken wir noch richtig? Wie die Mutter, so der Sohn und umgekehrt. Womöglich liegt die Spielernatur in der Erbmasse und ich habe mehr Glück. Vielleicht ist Pitt ja gar kein Spieler. Seine Freundin... Seine Freundin, kein Wort von der. Eine ausgemachte Schlampe ist das. Ach Gottchen, Sie haben sich wohl in Liebesdingen noch nie vergriffen, wie? Na, wo ist es denn, das lieben Schulze-Männel? Wo ist er denn bloß hin, der Pitt-Fadi? Das war jetzt etwas überreichlich unter der Gürtellinie, Kollegin. So, wie nannten Sie mich wegen meiner Kinderlosigkeit? Taube Nuss? Auch unter aller Sau. Tut mir leid. Gleichstand. Also, was sagte sie, diese Freundin? Zwischen uns tut's aber ganz schön oft leid, hä? Jedenfalls klang die junge Dame nicht unbeeindruckt von ihrem Sohn. Ja, Kunststück. Er schenkt ihr immerhin eine nagelneue Simson. Das Mädel ist 90, 60, 90, hat Beine bis zum Hals, Löwenmähne und kann sich bewegen, dass wir zwei Durchschnitten nur gelb und gelber werden dürften. Außerdem, Gipfel der Ungerechtigkeit hat sie gut geerbt. Nein, Schulz, das Mopädchen war es nicht. Sie mag ihren Sohn offenbar tatsächlich. Sie sagte wortwörtlich, wer hat's in diesem Alter schon drauf, so ein Ding auf die Beine zu stellen? Klingt nicht nach labiler Spielernatur, oder? Was dann? Vielleicht hat er ein bisschen angegeben. Oder er spielt gar nicht, sondern er hat eine Spielbank. Oder ist zumindest an einer beteiligt. Er ist 18. Und ihr Sohn. Ein Schulz mit TZ plus Ausrufezeichen. Dazu später. Wir sind da. Du Die Damen sind auf der 3. Nein, wir haben nicht getankt. Wir wollten eigentlich gern... Alles klar, 2 Schälche Dom Perignon. Die Ladies tun heute aber frühst dran sein. Sind ja noch reichlich 2 Stunden bis zum Transfer. Und umgezogen sind sie auch schon. Ganz drollig ihr Outfit, wenn ich das mal sagen darf. Eine Karstadt-Verkäuferin und eine, tja, Gebrauchtwagenschlosserin, pikant. Vielleicht ein kleinen Imbiss. Wir hätten da Beluga-Canapés und es dürfte auch noch was vom Wolfsbarsch an Trüffel da sein. Trüffel? Trüffel, ja. Sie sind doch... Ich meine, Sie gehören doch... Aber klar sind wir und wie wir sind. Nur eben, noch neu eben, ist unser erstes Mal. Sie werden 2 schüchterne Mädchen doch nicht verraten, wo wir uns doch so niedlich kostümiert haben. Na, Ivochen doch, einmal ist keinmal, keine Angst. Sie werden es nicht bereuen. Könnte mir vielleicht bitte jemand erklären... Komm, Honey, wir machen uns doch ein bisschen frisch und der junge Mann lässt schon mal die Luft aus dem Dom Perignon. Lassen Sie das doch mal jetzt so den Honey... Näschen pudern 2-mal rechts. 1-mal rechts, 2. Tür links. See you. Komm, David. Donnerknaster, was denn das? Eine 5-Sterne-Tanke? Das Klo ist kein Klo, das ist... Sayosha, was geht hier vor? Douglas Coupland-Begriff? Wissen Sie, was Recreational Slumming ist? Nee. Ihr Sohn schon, wenn ich das richtig deute. Jedenfalls hatte er das Coupland-Buch unterm Kopfkissen. Schulz, hören Sie, ich erkläre Ihnen alles später. Wir haben noch 2 Stunden. Könnten Sie mir so lange einfach vertrauen und machen, was ich sage? Selbstverständlich nicht. Danke, ich wusste, dass Sie flexibel sind. Was muss ich tun? Fürs Erste einfach Shampoos saufen und vergessen, dass Sie ein unterbezahlter Bulle sind. Alles andere sagt uns der Tankwart, hoffe ich. Und ich soll 300 Euro nur dafür bleche, dass man mich in abgerockte Proll- oder Bauernplünne steckt und ins Casino kariolt? Und zwar auf mystische Trecke? Das soll deine Geschäftsidee sein? Och, ist doch wohl nicht möglich. Hätte ich auch nicht gedacht, aber funktioniert. Für ein Güllelaster oder Ladefläche vom Schweinetransporter legen die sogar noch 200 drauf. Wir sind sowas wie der ultimative Geheimtipp für die Geldsäcke. Extrem Butterfahrt ins Glück, wenn du so willst. Trifft doch nicht die Falschen. Und ein paar Leute haben wieder einen Job. Ah, ja, ja. Pitt, der Robin Hood. Na, mit 18 kann man ja gar nicht anders. Da denkt man Tag aus, Tag ein nur ans Gemeinwohl und die soziale Gerechtigkeit. Na und? Und wenn's so wäre? Wärst du der schrägste Teenie seit Jesus und Gandhi. Und mal so nebenher gefragt, warum beklaust du dann deine bedürftige Partner? Nee, nee, mein Lieber, das stimmt hin und vorn nicht. Also, wie heißt sie? Wie heißt wer? Die Traumfrau deines Lebens. Das Schnitsche, das wo die Stänke lässt, dass sie dich liebt. Freilich nur, wenn der Herr im BMW vorfährt und seiner Mausi hin und wieder ein kleines Netz umhängt. Melanie ist nicht so. Melanie liebt mich wirklich. Tja, dann, mon amour. Wenn das tatsächlich so ist, dann sitzen wir hier völlig sinnlos in der Gülle. Meine Fresse, ich hab die Kaution für eine eigene Bude angezahlt. Und was reingestellt. Hab mich ein bisschen übernommen, okay. Aber würdest du denn einen Kerl wollen, der noch bei Mutti wohnt? Und wie wär's mit dem offenen Wort? So von Mann zu Mutti? Mensch, ja. Aber die hängt doch hoch an mir. Die kann ich doch nicht einfach so... Ach, scheiße. Pitt? Was ist? Ich glaub, die dich immer abkriegt, die hat's richtig gut. Echt? Naja, geht so. Komm her. Ah, man turtelt. Da geht's Gräfin Omi und Enkel wohl schon wieder. Na bestens. Planänderung. Sie nehmen jetzt das Handy und geben denen den folgenden Text durch. Erich, Mann, das ist doch alles Quark. Ich verpfeif das hier nicht. Ich häng doch auch mit drin. Lass uns einfach laufen und fertig. Spätestens bei der Geldübergabe haben die euch eh am Arsch. Reine Statistik. Und hier, guter Mann, nehmen Sie diesen Ring. Familienerbe. 15 Karat. Ich denk, damit wären Ihnen Ihre Aufwendungen vergoldet. Und es ist sogar noch ein kleines Abendessen drin für Sie und Ihr schnuckelig Frausche. Schnauze! Sie lesen jetzt diesen Text, haben Sie mich verstanden? Bei so viel Scham muss eine Frau einfach schwach werden. Und? Wie sehe ich aus? Liebes bisschen, dafür brauchten Sie eine geschlagene halbe Stunde. Ich unterstreiche nur meine Natürlichkeit. Grelles Make-up gilt in diesen Kreisen als dekadent. Gibt's was Neues? Dekadent. Die Bagage ist bis in die Haarwurzeln dekadent. Mal nur der Wagenpark. Von Aston Martin über Jaguar bis Z3 Vollausstattung. Aber alle sind angezogen wie aus einer Rotkreuzspende, dieser Autor. Douglas Coupland, ja. Der erste von einer ganzen Reihe von Generationsbüchern. Generation X, Yuppies, Dings, Generation Golf, neuerdings Tired Generation, so popsoziologisches Zeugs. Und der meint tatsächlich, dass diese gepamperten Typen es scharf finden, sich... Wie war das? Sich mit wohligem Schaudern hin und wieder in sozial niederen Milieus zu bewegen, ja. Wahrscheinlich genießen sie danach ihr Penthouse doppelt. Möchte nicht wissen, was das Ganze hier kostet. Prösterchen. Ihr Glas Shampoo ist schon mal 22,40. Woher wissen Sie das? Ja, weil ich gefragt habe. Sie haben gefragt, was es kostet? Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, dass Sie auch noch bezahlt haben. Selbstverständlich. Andernfalls könnte man es ja als Beamtenbestechung auslegen. Ich hatte nicht mal so viel einstecken. Sie haben also auch noch mit Karte bezahlt? Golden Amex, hoffe ich. Sparkasse. Oh, Sie sind ein selten blödes Ostrind. Kommen Sie, wir können die Zelte hier abbrechen. Wir sind aufgeflogen. Wieso? Der Tankwart macht uns gerade ein Menü nach Art des Hauses. Er will uns aufhalten. Los, jetzt raus hier. Sie wollen schon gehen? Ja, Süßer. Meine Freundin hat ein Frauenproblemchen. Bye-bye, man sieht sich. Hallo, Erich. Die beiden Vögel hauen ab. Nein, sollte ich sie festbinden oder was? Was jetzt? Abbrechen? Gut, also alles noch klar. Seid bloß vorsichtig. Nun regen Sie sich mal ab. Mir ist immer noch nicht klar, wieso das so furchtbar schlimm sein soll. Ich hab doch nur... 03 für 015, kommen. 015 hört. Große Scheiße, Leica hat angerufen. Das heißt der Geiselnehmer. Jedenfalls sein Text. Alles neu. Geldübergabe urplötzlich um 24 Stunden vorverlegt. Wir haben in einer knappen Stunde mit dem Koffer am Ort zu sein. Was sollen wir machen? Kommen. Jetzt klar, warum es so furchtbar schlimm ist? Mensch, die hätten uns hingeführt, wenn sie nicht so plautsdämlich gewesen wären. Eugen, haben wir das Geld aufgetrieben? Ja schon, aber wir... Wo soll die Übergabe stattfinden? Wo? Ein Nest namens Kennersdorf ist nicht weit von euch. Schicken Sie jemanden mit dem Koffer dahin, sofort. Ende. Wo ist der Autoatlas? Was soll das werden? Die Krawalltour? Eine wilde Ballerei bei der Übergabe? Denken Sie dran, meine Mutter hat meine Dienstwaffe. Wollen Sie riskieren, dass den beiden was passiert? Kennersdorf. Hennersdorf. Hennersdorf da. Genau, Freundchen, nicht mal schlecht ausgedacht. Aber Olle Nancy Schulz ist besser. Süß, wie Sie sich selbst aufbauen können. Aber was nun? Wir übergeben das Geld. Einfach so? Einfach so, fürs Erste. 015 für 1503 kommen. 1503 hört, Koffer ist unterwegs. Bestens, Eugen. Hören Sie mir ganz genau zu. Sie müssen jetzt so sein, wie Sie noch nie waren. Nämlich clever. Also... Welche Dosierung? Und wenn dem Jungen was passiert? Erich, ich halte das für keine gute Idee. Mit unseren guten Ideen kamen wir ja bisher auch nicht weit. Willst du ins Loch? Nein. Ich will aber auch nicht nach Polen, Lettland oder sonst wohin. Liebstes, wir sind nicht in der Position, um uns irgendetwas ausruhen zu können. Der Junge muss nur ein paar Minuten schlafen. Ich brauche die Zeit. Also, wie viel von dem Zeugs? Bei Rindern... Etwa die halbe Ampulle. Bei Rindern? Lieber Gott, Martens ist Tierarzt. Sollte ich sagen, lieber Doc, wir wollen mal eben einen 18-Jährigen außer Gefecht setzen. Was würden Sie empfehlen? Oh Gott. Gut. Los jetzt. Du fährst und wartest auf der anderen Seite auf mich. Hm? Wenn ich den Entenlockruf gebe. Ey, ey, ey. Machst du kurz die Scheinwerfer an. Kurz, Katrin. Kurz. Erich. Ja. Ich liebe dich. Was für ein Film ist das jetzt? Ein Satz Streicher und Harfen. Liebling, ich dich doch auch. Wird schon klappen. Bis gleich. Sieh da, der Herr Geiselnehmer. Wollen wir nun nicht doch einmal aufgeben, um vielleicht wenigstens etwas Würde zu retten? Sie könnte sie vielleicht noch brauchen. Was? Nehmen Sie die Pfote von dem Buch. Wird nichts passieren. Ehrlich, das ist Wahnsinn. Ehrlich, ich halt auf. Doch die Knappe. Ehrlich. Oh, Mund nein, auf. Nein. Los. Mund auf, trinken. Was machen Sie denn mit dem Bub? Lassen Sie sofort los. Was haben Sie mit ihm gemacht, Sie? Sie Schwein, Sie. Ich bringe Sie in den Knast, bis Sie schwarz werden. Wo wollen Sie dann mit ihm hin? Ich drehe Ihnen das Schlund um. Ich kriege Sie, ich erwische Sie. Ich habe Verbindungen bis nach Bolivien. Egal, wo Sie sind, ich finde Sie. Boot. Wo sollte auch hin? Das Nest liegt an der Oder. Er setzt darauf, Zeit zu gewinnen, bevor wir eine Amtshilfe in Polen organisiert haben. Keine blöde Idee, mal aus seiner Warte. Wir können jetzt nur noch warten und darauf hoffen, dass Eugen Wunder wirkt. Schulz? Ja. Also, ich konnte die Alte noch nie leiden, aber jetzt habe ich plötzlich einen heiligen Schiss um meine Mutter. Sie dagegen, sie wirken so ruhig. Bin ich aber ein Scheißdreck. Ich denke nur, dass wir es mit einem Selbsthilfe-Ostler zu tun haben. In der Not zwar durchaus kriminelle Energie, Cleverness aber gleich null. Der Mann ist kein Profi. Wenn wir ihm keine Angst machen. Ruhig. Er kommt. Machen Sie die Scheinwerfer an. Eine falsche Bewegung und wo ist das Geld? Das Geld ist hier. Wo ist der Junge und die Frau? Stellen Sie den Koffer in die Mitte und gehen Sie zurück zum Wagen! Wo sind die Geiseln? Der Junge schläft. Schläft? Wenn ihm irgendwas passiert sein sollte, ich finde sie, ich drehe ihn. Den Schlund um, klar, habe ich heute schon mal gehört. Keine Angst, ich habe ihm ein harmloses Mittel verabreicht. Wenn ich mit dem Geld in Sicherheit bin, kriegen Sie ihn zurück, ganz sanft geschaukelt. Ich hoffe, Sie können schwimmen. Er wird in circa 10-15 Minuten wach und Ihnen sagen können, wo Sie die Dame finden. Den Koffer jetzt! Wieso sollten wir Ihnen vertrauen? Welche anderen Möglichkeiten haben Sie denn? Machen Sie, was er sagt. Er nimmt ihn mit. Er nimmt Bit mit. Ich habe mich zu korrigieren. Ganz so unclever scheinen wir Ostler doch nicht zu sein. Er schickt ihn uns mit dem Boot zurück. Ich muss rein, bevor Pitt mit der Strömung abtreibt. Ich bin ausgebildete Rettungsschwimmerin. Und ich seine Mutter. Hibusch, rüber, her, Koppe. Hibusch, was? Pitt, sind wir richtig? Hibusch? Pitt, komm zu dir, Junge! Ich hasse dich lieb, Mama, ich hasse dich. Mann, tut das gut, wüsste gern, was für ein Mittel das war. Ach, was soll's. Pitt, aufstehen, sonst rucht's! Oh, noch 5 Minütchen. Sofort! Oh, scheiße, ja doch. Da ist er wieder, mein Sohn im O-Ton. So lieb ich ihn, so wasche ich ihn. Pitt, wo ist Laika? Wo? Kiekebusch, raus aus dem Dorf. Zweite rechts hinter der Koppel, Mann. Danke. Schlaf weiter, mein Kind, schlaf weiter. Die Schweinebacke! Soll ich hier verrecken oder was? Ich beiße durch, mein Fessel. Laika, beiße durch und dann wird sich gerecht. Ist doch keine Art, nette Aalfrau auf dem Hocker sitzen zu lassen. Mutter! Mutter! Mutter! Hier! Hier ist deine Mutter! Hier! Mutter! Mutter! Mutter! Ja, hört es bald die Stimmen seiner Herrin und Schöpferin nicht mehr! Hier! Hier! Mutter? Mutter, geht's dir gut? Ist dir was passiert? Mein Gott, bin ich froh. Wie siehst du dann aus? Das wird schon wieder. Mein Gott, bin ich froh. Wie willst, wenn du deiner Mutter erst einmal die Fesseln abnimmst, bevor du sie ableckst? Ach, so ist es recht. Nix. Ach, du rückst jetzt erstmal sofort meine Waffe raus, dann reden wir mal Tacheles. Welche Waffe? Mein Dienstpistol, frag nicht so blöd. Ich kann deswegen ein Verfahren drüber gebraten kriegen. Kind, wie oft hab ich dir gesagt, räum dein Zimmer auf? Wie oft hab ich dir das gesagt? Lässt du das Ding einfach auf dem Rauchtisch rumliegen? Die Waffe. Fein, ordentlich mein Schmuckschatul weggeschlossen. Man muss vorsichtig mit diesen Dinger sein. Könnt doch wer weiß, wer dran kommt. Mutter, ich bring dich um. 0:15 kommen und... euch alles klar? Sagt mir sowas zu seiner Liebe, geprüfte Mutter? Sofort spuckst du aus und gehst in den Mund waschen. Alles bestens. Und Glückwunsch nochmal. Gute Arbeit. Ach, tatsächlich? Keine Angst, mein Eugen. Klingt vielleicht so, aber ist das genaue Gegenteil. Bis nachher im Revier. Und nehmen Sie sich Ihre Beförderung wieder auf den Küchenzettel. Oh, danke. Ende. Eigen, Fleisch und Blut. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Musik Lutz Glandin. Es spielten Schulz, Franziska Trögner. Serjoscha, Nina Weniger. Eugen, Stefan Kaminski. Leika, Monika Hessenberg. Pitt, David Schesinski. Erich, Bernhard Schütz. Katrin, Astrid Meierfeld. Dame, Michaela Steiger. Tankwart, Reinhard Scheunemann. Ton Andreas Meinitzberger, Regieassistenz Katrin Martin, Regie Karl-Heinz Liefers. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005. Hier noch zwei Programmtipps. Die Frau mit dem Muttermal ist der Titel des Krimis nach dem Roman des schwedischen Autors Håkan Nesser, den Sie am nächsten Sonntag 15.05 Uhr hören können. Nach dem Tod einer Frau werden zwei Männer mit gezielten Schüssen umgebracht. Alles scheint genau geplant. Kommissar van Veeteren kann zunächst keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Morden erkennen. Bis ihm ein Foto in die Hände fällt, das die beiden Männer zeigt. Auf dem Bild sind jedoch noch mehr Herren zu sehen. Wer von ihnen wird der Nächste sein? Der Kommissar ist davon überzeugt, dass der Täter sein Werk noch nicht beendet hat. 18. Januar. Anfangs war ich mir gar nicht klar darüber. Erst nach und nach wurde es mir bewusst, welche Motive eine Rolle gespielt haben. War es Mamas Beschluss? Oder mein eigener? Nicht, dass das eine größere Bedeutung hätte, aber es könnte interessant sein, darüber nachzudenken. Über den Ursprung, die Verantwortung und so. Über Rache und die Wichtigkeit, Dinge zurechtzurücken. Die 20.000 Gulden, die Mama versteckt hatte, sind zweifellos eine große Hilfe. Ob ich auch ohne sie zu der Waffe gekommen wäre? Mehr als wahrscheinlich. Meine Liste ist in jeder Hinsicht komplett. Jeder Name ist festgehalten. Was sind die Fakten? Jeder Schritt durchdacht. 12:56 in der letzten Nacht kam eine Meldung, dass in der Löwenzallee 14 eine Leiche gefunden wurde. Der Rettungsdienst war von der Hausbesitzerin Ilse Malik gerufen worden. Sie war völlig verwirrt, hatte unterlassen, die Polizei anzurufen, obwohl ihr Mann tot war. Erschossen mit 4 Schüssen, 2 in die Brust, 2 in den Unterleib. In den Unterleib? Naja, in den Schwanz, wenn dir das lieber ist. Frau Malik war so gegen Mitternacht nach Hause gekommen und hatte ihren Mann im Flur liegend gefunden, direkt hinter der Haustür. Was wissen wir über die Waffe, Moreno? Eine Behringer 75. Alle Kugeln sind sichergestellt worden. Vermutlich ist ein Schalldämpfer benutzt worden. Niemand hat etwas gehört. Erkennen Sie die Melodie wieder? Let's take the phone off the hook. Turn the lights way down low. Baby, put down that book. Tell the maid to go. Die Frau mit dem Muttermal. Krimi nach dem Roman des schwedischen Autors Håkan Nesser. Am nächsten Sonntag, also am 18. September um 15.05 Uhr. Tod im Herbst ist der Titel des Krimis von Magdalene Knapp, den Sie am 25. September hören können. Florenz an einem nebligen Herbstmorgen. Aus dem Arno wird eine Frauenleiche geborgen. Sie trägt einen Pelzmantel und eine Halskette. Eine Selbstmörderin? Carabinieri-Wachtmeister Guarnaccia übernimmt den Fall. Er findet heraus, dass es sich um eine Deutsche handelt. Hilde Vogel lebte zuletzt im Hotel Bella Riva und hatte nur wenige Kontakte. Aber warum ist sie nicht in Florenz, sondern in Greve in der Region Chianti gemeldet? Und was hat es mit der wunderschönen Villa in Greve auf sich, die von einigen jungen Leuten bewohnt wird? Ah, Capitano, was kann ich für Sie tun? Ist etwas nicht in Ordnung? Lassen Sie mich raten, die Signora von oben hat sich wieder beschwert, dass ich das ganze Wasser verbrauche. Die stickige Luft, Der Geruch von nassem Haar und heißem Shampoo raubten ihm fast den Atem. Aber Mr. Angelo hatte sich nun mal vorgenommen, den Friseur des Signora Vogel persönlich aufzusuchen. Schließlich lag der Salon quasi um die Ecke. Nein, nein, kein Grund zur Aufregung, Signor Antonio. Es geht um eine Ihrer Kunden. Richtig, Signora Vogel, nicht wahr? Sie wissen schon davon? Die Frau des Direktors von Bella Riva ist Stammkundin bei uns. Sie war gestern da. Katharina! Sekunde, bitte. Katharina, du kannst jetzt noch nicht spielen. Die Farbe braucht noch 2 Minuten. Entschuldigen Sie bitte, Signora Fantozzi. Tja, Capitano, Sie sehen. Womit kann ich dienen? Ich will Sie nicht lange aufhalten, aber vielleicht können Sie mir was über Signora Vogel erzählen. Schwierig. Sie war sehr verschlossen. Eine Einzelgängerin, würde ich sagen. Kein Klatsch? Keine Männergeschichten? Nicht, dass ich wüsste, so wie sie geredet hat. Wie hat sie denn geredet? Ironisch. Bitter, als wären wir Männer alle. Dabei achtete sie sehr auf ihr Äußeres. Nur einmal. Aber das kann man kaum als Männergeschichte bezeichnen. Und es ist ja auch nur geredet. Aber vielleicht hilft es uns weiter. Signora Rosselli, eine Kundin, die oft zur gleichen Zeit bei uns war wie Signora Vogel, hat es mir erzählt. Sie sagte, sie habe sie zusammen mit einem jungen Mann in einem Restaurant gesehen, einem sehr jungen Mann, und sie schienen ziemlich vertraut miteinander. Und dann habe Signora Vogel dem jungen Mann einen Scheck ausgestellt. Haben Sie eine Ahnung, wann das gewesen sein könnte? So 2 Monate kann das schon her sein, aber wie gesagt, ich habe es nur aus zweiter Hand. Am besten, Sie reden selbst einmal mit der Dame. Tod im Herbst. Krimi nach dem Roman von Magdalene Napp am Sonntag, dem 25. September um 15:05 Uhr im Programm von Deutschlandradio Kultur.